Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Tongilus hielten die Organisationen verschiedener Kreise und Schichten Südkoreas am 4. Juni auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul eine gesamtnationale Kundgebung für das Gedenken an diejenigen ab, die im Kampf für die Nation und Demokratie ums Leben kamen. Auf der Kundgebung hoben die Redner hervor, die Bakune Regierung trete die Seelen der gefallenen Kämpfer für Nation und Demokratie, die sich dafür eingesetzt hätten, die Höhle zu beseitigen und einen Lebensort zu schaffen, unbarmherzig mit Füßen. Man solle diese Diktatur mit Wurzel ausrotten.